Ziele. Damit es euch auch morgen noch gefällt. Heu ist unser Schlachtruf. Heu ist unsere Welt. Heu für Deutschland wollen wir spielen. Deutschland wollt ihr spielen, damit es euch auch